CD Wissen präsentiert Große Frauen und Männer der Weltgeschichte, Teil 4. Menschen, die den Verlauf der Geschichte verändert oder entscheidend geprägt haben. Feldherren, Politiker, Philosophen, Künstler, Schriftsteller, Forscher, Musiker und Erfinder werden porträtiert und vor ihrem historischen Hintergrund dargestellt. Hören Sie die Lebensgeschichten bedeutender Persönlichkeiten von der Antike bis in die Neuzeit. Nähere Informationen finden Sie im beiliegenden Booklet und unter www.cdwissen.de. Konstantin der Große, 280 bis 337 nach Christus. Schweißgebadet wacht der Kaiser auf. Es ist die Nacht vor der großen Schlacht. Und schon wieder dieser seltsame Traum. Jagende Wolken und Feuer bedecken den Himmel. Dann taucht aus dem Nichts ein riesiges Kreuz auf, beschrieben mit den Worten, die er in seinen Träumen schon so oft gelesen hat. In hoc signo vincis. In diesem Zeichen wirst du siegen. Das Christus-Monogramm. Der römische Kaiser lässt das Zeichen auf seinen Standarten anbringen und ist siegreich. Das ist das Ende der grausamen Christenverfolgung. Konstantin, mit vollem Namen Flavius Valerius Constantinus, wird um 280 als Sohn von Constantius Chlorus und dessen Ehefrau Helena, der Tochter eines Gastwirts, in Illyrien, dem heutigen Serbien, geboren. Über seine Jugend ist nur so viel bekannt, dass er am Hof bei Kaiser Diokletian in Nikomedia, dem heutigen Izmit in der Türkei, erzogen wird. Zu jener Zeit wird das römische Imperium in einer Viererherrschaft, der sogenannten Tetrarchie, regiert. Neben zwei Kaisern, die den Ehrentitel Augustus tragen, gibt es zwei Unterregenten, die Cäsar genannt werden. 293 wird Konstantins Vater zum Cäsar ernannt und ist damit einer der wichtigsten vier Männer im Römischen Reich. Um sich in der Kriegskunst zu üben, begleitet der junge Konstantin Kaiser Galerius, der zusammen mit Kaiser Diokletian die Viererherrschaft anführt, in einen Kampf an der Donau. 305 gelingt es ihm, seinen Vater in England aufzusuchen, wo er sich auf dessen Feldzug gegen die Pikten und Schotten so tapfer verhält, dass er nach dessen Tod von den Truppen zum Augustus, also zum Hauptkaiser, ausgerufen wird. Doch Konstantin begnügt sich mit dem Cäsarentitel, den ihm Kaiser Galerius verleiht. 307 lässt sich Konstantin von der Mutter seines Sohnes Crispus scheiden und heiratet Fausta, die Tochter des zurückgetretenen Kaisers Maximian. Als Cäsar regiert er die Provinzen Gallien und Britannien. Im Jahr 310 lässt Konstantin seinen Schwiegervater Maximian, der gegen ihn intrigiert, umbringen und erobert kurz darauf Spanien. Nach dem Tod des Kaisers Galerius muss er sich außerdem mit seinem Schwager Maxentius auseinandersetzen, der enorme Machtbesessenheit an den Tag legt. Im Kampf um die Oberherrschaft im Römischen Reich erringt Konstantin im Jahr 312 an der Milvischen Brücke in Rom einen Sieg über seinen Schwager. Ein Triumph, der weitreichende Folgen hat. Der Legende nach erscheint ihm schon in Gallien und wiederholt in Rom im Traum das Christusmonogramm Inri, begleitet von den Worten In hoc signo vinces, in diesem Zeichen wirst du siegen. Daraufhin lässt Konstantin das Monogramm auf die Feldzeichen schreiben und siegt tatsächlich. Konstantin beginnt danach mit den ersten Begünstigungen der Christen, zum Beispiel durch Schenkung des Lateranpalastes an den römischen Bischof. 313 trifft Konstantin mit Licinius, dem Kaiser des Ostens, zusammen. Beide verabschieden das Toleranzedikt von Mailand, das das Christentum den anderen Religionen gleichstellt und somit den Christen im ganzen Reich freie Ausübung ihrer Religion zusichert. Staatsreligion ist das Christentum damit aber nicht. Dies geschieht erst unter Theodosius dem I. Konstantin, der bereits früh zum Monotheismus neigte, also zum Glauben an nur einen Gott und das Christentum bereits seit seiner Jugend kennt, begünstigt die Christen in der Folgezeit jedoch immer mehr. Allerdings lässt sich daraus nicht zuverlässig ableiten, ob und wie weit er sich selbst mit dem Glauben identifiziert hat. Er bekennt sich nicht direkt und anfangs schon gar nicht öffentlich zum Christentum. Auf dem Triumphbogen, der seinen Sieg an der Milvischen Brücke feiert, fehlen zwar die sonst üblichen heidnischen Opfer, aber ebenso alle christlichen Symbole. Abgebildet sind dagegen die Siegesgöttin Victoria und der römische Sonnengott. Bereits 316 gewinnt er im Streit mit Licinius Illyrien, ein weiterer wichtiger Erfolg. Doch 320 beginnt sein Schwager Maxentius erneut, die Christen zu verfolgen. Konstantin besiegt daraufhin seinen Mitkaiser und lässt ihn kurz darauf, trotz der Fürsprache von dessen Frau, hinrichten. Im selben Jahr ernennt Konstantin seine Mutter Helena und seine Frau Fausta zu Kaiserinnen. Als Alleinherrscher fördert er nun zunehmend das Christentum und lässt viele Kirchen bauen. So gehen auf ihn die Gründung der früheren Peterskirche in Rom, der Grabeskirche in Jerusalem, der Geburtskirche in Bethlehem, der nicht erhaltenen Sophienkirche in Trier sowie der Urbau der Apostelkirche in Konstantinopel zurück. Am 3. Juli 321 wird erstmals der Sonntag, der Dies Venerabilis Solis, als gesetzlicher wöchentlicher Feiertag festgelegt. Und die Bischöfe erhalten richterliche Befugnisse. 4 Jahre später wird das Christentum der römischen Religion gleichgestellt. Eingezogener Besitz wird den Christen zurückerstattet. Im selben Jahr beruft Konstantin das Konzil von Nicäa ein, das wesentliche Weichenstellungen für das Christentum bringt. Sein ehemals innig verehrter Sonnengott Sol Invictus, also der Unbesiegbare, muss dem Gott der Christen weichen. Konstantin verlegt seinen Regierungssitz in den Osten, in die alte griechische Stadt Byzanz, das heutige Istanbul. Prächtig ausgebaut wird er 330 feierlich eingeweiht. Die neue Hauptstadt wird erst offiziell als Neu-Rom bezeichnet, aber bald Konstantinopel genannt. Das alte Rom, schon seit Jahrzehnten nur noch pro forma Hauptstadt, verliert damit weiter an Bedeutung. Aus politischer Sicht ist Konstantins Entscheidung nachvollziehbar. Die strategische Lage der neuen Hauptstadt ist ungleich besser. Sie liegt an einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt und ist von der gefährdeten Donaugrenze im Norden und der Ostgrenze etwa gleich weit entfernt. Zudem ist sie besser geschützt und liegt, aus wirtschaftlicher Sicht gesehen, im weitaus wichtigeren Teil des Reiches, im Osten. 326 kommt es zu einer privaten Tragödie. Konstantin tötet seinen ältesten Sohn Crispus und kurz darauf seine Frau Fausta. Die Erklärungen dafür variieren. Nach einer Geschichte soll Fausta Crispus beschuldigt haben, ihr nachzustellen, worauf Konstantin seinen Sohn tötet. Als er dann feststellt, dass die Anklage falsch war, bringt er auch die Urheberin der Intrige, seine eigene Ehefrau, um. Im Nachhinein bereut er den Vorfall sehr und hält seine Taten für eine Todsünde. Im Osten sind zu dieser Zeit die Christen zahlreicher als in Rom. So kann Konstantin sich in den letzten 14 Jahren seiner Regierung leichter offen als Christ bezeichnen. Seine Protektion der Christen löst sogar zahlreiche Bekehrungen bei Hofe aus. 325 beruft er in Nicäa das erste ökumenische Konzil ein. Grund hierfür ist ein Streit der Christen um die Dreieinigkeit Gottes. Während ein Großteil der Christen glaubt, dass Jesus Christus als Gottes Sohn seinem Vater wesensgleich ist, vertritt der Theologe Arius die Ansicht, dass ein Mensch mit Gott nicht wesensgleich sein kann. Konstantin bringt als Kompromissvorschlag ein, dass eine Wesensähnlichkeit zwischen Vater und Sohn bestehe. Doch das Konzil lehnt diesen Vorschlag ab und entscheidet sich mit dem Bekenntnis von Nicäa klar gegen Arius. Konstantin, der weniger theologische als politische Ziele verfolgt, schickt Arius in der Hoffnung auf eine Konsolidierung des Reiches in die Verbannung. Der Streit um Arius ist dadurch jedoch nicht beigelegt. Unter dem Einfluss seiner Schwester Constantia, des Hofbischofs und seines Biographen Eusebius von Caesarea wechselt Konstantin die Seiten und lässt Arius aus der Verbannung zurückrufen. Anschließend folgt laut Überlieferung ein Ereignis, das so allerdings wohl nie stattgefunden hat. Die sogenannte konstantinische Schenkung, nach der er von Papst Silvester getauft wird und diesem bzw. der katholischen Kirche zahlreiche materielle und immaterielle Privilegien zuspricht. Bereits im 10. Jahrhundert für eine Fälschung gehalten, wird diese Überlieferung im 15. Jahrhundert endgültig widerlegt. Im Jahr 332 schlägt Konstantin die Goten und sichert die Donaugrenze ab. Konstantin treibt auch sonst zahlreiche Maßnahmen zur Stabilisierung seiner Grenzen voran. Die schon vorher eingeleitete Heeresreform wird unter ihm abgeschlossen. So gibt es von nun an ein regelrechtes Bewegungsheer und ein Grenzheer. Auch das Amt des Heermeisters wird von Konstantin geschaffen, ebenso etliche neue Hofämter. Im Inneren hält Konstantin jedoch am Kurs seines Lehrmeisters Diokletian fest, nämlich an der sakralen Stellung des Kaisertums und der Bindung der Bauern an ihr Land. Kurz vor Beginn eines Feldzugs gegen die Sassaniden erkrankt Konstantin schwer und stirbt bald darauf am Pfingstfest 337 bei Nikomedia. Wie es damals üblich ist, hatte sich Konstantin erst kurz vor seinem Tod von einem Bischof taufen lassen. Seine drei Söhne, Konstantin II., Constantius und Konstanz, hatte er schon früh zu Cäsaren ernannt. Diesen Titel erhielt 335 auch sein Neffe Dalmatius. Bestattet wird Konstantin in der Apostelkirche in Konstantinopel. Bei der Eroberung durch die Türken 1453 verschwinden seine Reliquien und tauchen nie wieder auf. Nach dem Tod Konstantins kommt es zu einem Blutbad innerhalb der Familie. Unter seinen Söhnen herrscht Bruderkrieg. Als bedeutende Gestalt in einer entscheidenden Epoche der Geschichte ist Konstantin später sowohl von der Kirche als auch von Kirchengegnern instrumentalisiert worden, um unterschiedliche Sichtweisen zu begründen. Dabei wurden jedoch von beiden Seiten Argumente aufgeführt, die bis heute historisch nicht belegbar sind. Unklar ist beispielsweise, was Konstantin unter Christentum verstand. War er persönlich gläubiger Christ und seit wann? Auf welcher theologischen Seite stand er? Oder war er gleichgültig gegenüber beiden theologischen Richtungen? Sein Biograf Eusebius war ihm sehr dankbar für das Ende der Christenverfolgungen, die er selbst erlebt hatte, und schildert ihn als sehr heiligen Christen. Nach dem erwähnten Triumphbogen an der Milvischen Brücke und auch nach späteren Münzen ist er jedoch kein reiner Christ. Es gibt einige Hinweise auf den ebenfalls monotheistischen Mithraskult, dem er angehört haben könnte. Jedenfalls zeigte er sein Christentum im überwiegend heidnischen Westen nicht offen. Im mehrheitlich christlichen Osten stellte er sich als Christ dar und bezeichnete sich als Isapostolos, als den Aposteln gleich. In beiden Fällen bleibt offen, was berechnende Politik und was Ausdruck wahren Glaubens war. Daneben gibt es aber auch Hinweise, dass er sich ganz traditionell als Gottkaiser gesehen hat, wobei durchaus denkbar ist, dass er sich trotzdem als Christ fühlte und sich einfach nicht so sehr um theologische Feinheiten kümmerte. Fraglos ist die Hinwendung zum Christentum bei Konstantin, anders als bei seiner Mutter Helena, weniger durch Bekehrung und durch Glaubenstiefe begründet, vielmehr steht wohl die Überlegung im Vordergrund, mit der Anerkennung des damals schon weit verbreiteten und sich durchaus resistent zeigenden Christentums wieder einen einheitlichen ideologischen Überbau zu schaffen. Seine Handlungen waren allesamt vom Ziel geleitet, die Macht auszubauen. Alle Mitkaiser, selbst die eigene Frau, ließ er zu diesem Zweck ermorden. Trotz alledem hat die Entscheidung Konstantins für das Christentum die Geschichte der Kirche und Europas bis heute geprägt. Im Byzantinischen Reich war Konstantin das Ideal eines gerechten und starken Herrschers. In der orthodoxen Kirche wird er als Heiliger verehrt, sein Fest wird am 21. Mai gefeiert. In der katholischen Kirche ist er zwar im Kalender aufgeführt, gilt aber nicht als Heiliger.

Die Hunnen hinterließen ein Machtvakuum. Das Römische Reich war nicht in der Lage, es auszufüllen, denn es stand selbst kurz vor seinem Untergang. Die germanischen Völker übernahmen die Herrschaft in Europa. Attila, der sagenumwobene Hunnenkönig, der Schrecken Europas, die Geißel Gottes, die Gräuelgeschichten über ihn dienten damals vor allem dazu, ein abschreckendes Bild eines Volkes aufzubauen, das als Bedrohung empfunden wurde. In seiner Grausamkeit unterschied Attila sich nicht von vielen anderen Herrschern und Heerführern seiner Zeit. Mohammed, 570 bis 632 nach Christus. Die drei großen monotheistischen Weltreligionen, die wir heute kennen, sind das Judentum, das Christentum und der Islam. Alle drei Religionen haben ihren Ursprung in der arabischen Wüste und hängen deshalb auf vielfache Weise miteinander zusammen. So zählt das Christentum zu seinen heiligen Büchern auch das Alte Testament der Juden. Der Islam kennt neben den jüdischen Propheten auch die christlichen Johannes und Jesus. Jerusalem ist allen gemeinsam eine heilige Stadt, und alle glauben an den einen Vater, egal ob dieser Jahwe Gott oder Allah heißt. Doch trotz all dieser Gemeinsamkeiten sind es genau diese drei Weltreligionen, die sich seit Jahrhunderten immer wieder als Todfeinde bekämpfen und in deren Namen immer wieder Kriege geführt werden, die mit dem Attribut heilig versehen sind. Selbst heute, im aufgeklärten 21. Jahrhundert, sind die Krisenherde der Welt, in denen es vermeintlich um den rechten Glauben geht, nicht zu stillen. Der bekannteste Vertreter des Islam ist Mohammed. Um 570 nach Christus in Mekka geboren, gehört er wohl dem Stamm der Quraisch, einem führenden Aristokratengeschlecht, an. Er ist der einzige Sohn von Abdallah und Amina, die beide kurz nach seiner Geburt sterben. Zunächst wächst der Junge beim Großvater auf. Mit 8 Jahren kommt er zu seinem Onkel Abu Talib. Da Mohammeds Eltern trotz der aristokratischen Herkunft verarmt sind und ihm kein Erbe hinterlassen können, muss er schon früh für seinen Lebensunterhalt arbeiten. Er wird von seinem Onkel zunächst als Hirte und später als Kameltreiber eingesetzt. Eine schulische Ausbildung erhält er nicht und lernt so weder lesen noch schreiben. Zeit seines Lebens bleibt er Analphabet. Über die Jugendjahre Mohammeds ist nur wenig bekannt. Einigen Überlieferungen zufolge begleitet er die Karawane seines Onkels auf deren Handelsreisen in den Norden, wo er erstmals mit einem christlichen Mönch zusammentrifft. Dieser verwickelt den Jungen in ein Gespräch und erzählt ihm von seinem Glauben an nur einen Gott. Für Mohammed ist dies eine seltsame Vorstellung, denn in seiner Heimat werden zu dieser Zeit mehrere hundert Götter verehrt. Für jeden Stamm, jedes Anliegen und jedes Bedürfnis gibt es eine Statue, der Opfer dargebracht werden. Dass alle Bitten von einem einzigen Gott erhört werden sollen, erscheint dem Jungen kaum möglich. Mit 20 Jahren tritt Mohammed in Mekka in den Dienst der reichen Witwe Khadija ein. Obwohl bildliche Darstellungen von Mohammed fehlen, gibt es Quellen, die besagen, dass er ein schöner junger Mann mit langen Wimpern und einem klugen und freundlichen Gesicht war. Auch wird ihm nachgesagt, dass er stets auf einem Stück Holz herumkaute, um seine Zähne weiß und gesund zu erhalten. Und dass er niemals das Haus verließ, ohne sich zuvor gründlich gewaschen und mit duftenden Salben einbalsamiert zu haben. Kein Wunder also, dass sich die erheblich ältere Frau in Mohammed verliebt und ihn 5 Jahre später heiratet. Die Ehe der beiden, aus der 4 Töchter hervorgehen, soll sehr glücklich gewesen sein. Mohammed avanciert durch diese Verbindung zu einem Mitglied der Oberschicht, lebt das Leben eines treuen Ehemannes und zeigt seine Qualitäten als hervorragender Händler. Ausgedehnte Geschäftsreisen führen ihn bis nach Syrien und in den Jemen. Doch trotz seines erheirateten Reichtums und seiner bedeutenden Stellung in der Gesellschaft Mekkas fühlt sich Mohammed zu etwas anderem berufen. Bisweilen verlässt er deshalb die Familie und zieht sich für einige Tage in einsame Höhlen des Berges Hira zurück, um zu meditieren. Das Elend der Armen, die Ungerechtigkeit der Herrschenden und das Ungenügen eines Lebens, in dem das Geld im Mittelpunkt steht, bedrücken ihn zunehmend. Immer wieder trifft er in dieser Zeit auch mit Christen und Juden zusammen, die auf ihren Handelsreisen durch Mekka ziehen. Der tiefe Glaube, der von diesen Gemeinschaften ausgeht, beeindruckt ihn sehr. Er hat großen Respekt vor Religionen, die sich auf heilige Bücher beziehen und ein geschriebenes Wort als Grundlage haben. Trotzdem schließt er sich weder der einen noch der anderen Religion an, sondern verrichtet nach wie vor die in Mekka üblichen Tempelzeremonien. Als Mohammed 40 Jahre alt ist, erscheint ihm bei einer seiner Meditationen in den Bergen der Erzengel Gabriel, der ihm sagt, dass er der Gesandte Allahs und damit beauftragt sei, Allahs Wort unter die Menschen zu bringen. Mohammed ist geschockt von dieser Vision und eilt nach Hause, um seiner Frau Khadija von seinem Erlebnis zu berichten. Khadija glaubt ihrem Mann und unterstützt ihn dabei, seine ersten Anhänger um sich zu scharen. 3 Monate muss Mohammed nun warten, bis er erneut eine Erleuchtung hat. Immer wieder erscheint ihm Gabriel, der Verkünderengel, in den Jahren bis zu seinem Tode, um ihm die Botschaften Allahs zu überbringen, die der Prophet an seine Anhänger weitergibt. Doch die Predigten Mohammeds führen schnell zu Unmut unter den Arabern. Allah, der künftig als einziger Gott verehrt werden soll, ist den Pilgern in Mekka wohl bekannt. Der schwarze Stein, das Zentrum des Wallfahrtsortes, soll im Auftrag dieses Allah von Abraham hierher gebracht worden sein. Doch eben dieser schwarze Stein ist den Arabern suspekt. Obwohl der Stein eigentlich der Mittelpunkt der Beduinenwallfahrten sein sollte, umgehen sie seine direkte Anbetung und opfern lieber ihren eigenen Götzenbildern. Diese Götzen bitten sie um Regen und Fruchtbarkeit, gute Handelsgeschäfte und Geldsegen. In engem Zusammenhang mit den Wallfahrten stehen auch stets die Handelsgeschäfte. Nach den Opfergängen begeben sich die Beduinen direkt auf den Marktplatz, um ihre mitgebrachten Waren zu verkaufen. Diese Verquickung von Wallfahrt und feilschendem Handel prangert Mohammed an. Seinen Predigten zufolge müssen die Gedanken während der Wallfahrt ganz bei Allah sein und dürfen nicht von Raffgier und Habsucht abgelenkt werden. Darüber hinaus fordert der selbsternannte Prophet auch die Freilassung der Sklaven, die sich die Karawanentreiber seit Jahrhunderten zu Diensten hielten. Ebenso verbietet er die Tötung erstgeborener Töchter und predigt Milde gegenüber Armen und die Unterstützung Hilfebedürftiger. Das ist zu viel für die Araber. Während sie sich anfangs über Mohammed lustig machten, lenkt er nun ihren ganzen Hass auf sich. Wie kann er es wagen, im Auftrag eines Gottes alle arabischen Traditionen zu verbieten und ihre bisherige Lebensweise derart zu verteufeln? Vor allem die Mekkaner wollen nichts von den neuen Regeln Mohammeds wissen. Die Stadt lebt schließlich von all dem, was dieser Irre plötzlich verbieten will. Öffentliche Anfeindungen werden zur Regel. Kinder ziehen ihn am Bart, was unter Arabern als größte Beleidigung gilt. Erwachsene bewerfen ihn mit den Eingeweiden frisch geschlachteter Tiere und beschimpfen ihn lautstark. Doch Mohammed bleibt ruhig. Nichts kann ihn von seiner Lehre abbringen. Als 619 seine einflussreiche Frau Khadija stirbt, spitzt sich die Lage dramatisch zu. Ausgerechnet in dieser ohnehin gefährlichen Zeit hat Mohammed seine bedeutendste Vision. Mit leuchtenden Augen berichtet er seinen Zuhörern, dass er in den Himmel aufgefahren sei und das Paradies gesehen habe. Er erzählt von seiner Begegnung mit Moses und Abraham, von blühenden Gärten, duftenden Blumen, prächtigen Obstbäumen und verführerischen Jungfrauen. Im Brustton der Überzeugung verkündet er, dass jeder, der sich seiner Religion anschließe, nach dem Tode in dieses Paradies gelangen werde. Es kommt zu Tumulten und Aufständen in Mekka. Der Ältestenrat beschließt den Tod des wahnsinnigen Predigers. Mitglieder der 5 mächtigsten Clans wollen Mohammed gemeinsam erstechen. Doch dieser erfährt rechtzeitig von dem geplanten Attentat und kann zusammen mit seinen engsten Anhängern fliehen. Staubig, in zerfetzter Kleidung und mit erschöpften Kamelen erreichen die Flüchtenden schließlich die kleine Oasenstadt Yathrib, die später Medina, Stadt des Propheten, heißen wird. Hier lässt sich die neu gegründete Glaubensgemeinschaft nieder. In Medina gibt es zu dieser Zeit bereits eine große jüdische Gemeinde, die viele Auffassungen und Forderungen Mohammeds teilt, so dass er dort keine Anfeindungen befürchten muss. Vielmehr ist es so, dass sich im Laufe der Zeit einige jüdische Gläubige der mohammedanischen Gemeinschaft anschließen. Da von nun an die Anhängerschaft Mohammeds stetig größer wird, bei der Flucht aus Mekka waren ihm keine 100 Menschen gefolgt, gilt das Jahr 622 als das Gründungsjahr des Islam und als der Beginn der islamischen Zeitrechnung. Doch trotz des großen Zuspruchs, den Mohammed in Medina erhält, gesiegt hat er noch lange nicht. Zunehmend kommt es zu kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den neuen Anhängern des Islam und Ungläubigen, die mit ihren Karawanen durch Medina ziehen. Obwohl Mohammed Frieden und Versöhnung predigt, billigt er diese Kämpfe, da sie nach seinem Verständnis der Verteidigung des Glaubens an Allah dienen. Immer mehr wird Mohammed neben einem religiösen Oberhaupt auch der politische Anführer des Islam. Um seine Herrschaft weiter auszubauen, heiratet er in den kommenden Jahren 14 Frauen, die allesamt aus einflussreichen Familien stammen. So sichert er neben der eigenen Nachkommenschaft auch den ständigen Zuwachs seiner Glaubensgemeinschaft, wodurch sich der Islam in Medina immer weiter ausbreitet. Die Juden und Christen, die bisher hier lebten, ziehen sich weitgehend aus der Stadt zurück, da Mohammeds Forderungen immer radikaler werden und er neben Allah keinen anderen Gott mehr duldet. Die Offenbarungen, die Mohammed in diesen Tagen empfängt, beziehen sich immer häufiger auf das praktische Leben. Sie enthalten Hygiene- und Essensvorschriften, regeln Erbschafts-, Steuer- und Rechtsfragen und verbieten, nachdem betrunkene Gläubige im Gebetshaus erschienen sind, auch den Genuss von Alkohol. Als sich mehrere tausend Gläubige zu Mohammed bekennen, predigt er schließlich den Heiligen Krieg, der Mekka von den Ungläubigen befreien und zum Zentrum des Islam machen soll. Systematisch baut Mohammed nun eine Armee auf, in der eiserne Disziplin herrscht. Zunächst greift sein Heer Wüstenstämme an, die mit Mekka verbündet sind, um die Stadt von außen zu schwächen. Er lässt Wasserstellen zuschütten, um so die Versorgung Mekkas durch Karawanen zu verhindern und die Stadt auszuhungern. Nach mehreren Angriffen gelingt es ihm schließlich, 630 seine Geburtsstadt zu erobern. Auf einem weißen Kamel zieht er stolz, gefolgt von 10.000 Männern, in Mekka ein. Umgehend lässt er alle heidnischen Götzenbilder und Tempelanlagen zerstören und erklärt die Stadt zur heiligen Stätte des Islam. Er vollzieht die von nun an für jeden Moslem vorgeschriebenen Rituale und trägt seinen Anhängern auf, die Gemeinschaft stets in seinem Sinne fortzuführen. Anschließend kehrt er nach Medina zurück. Bis zu seinem Tode 632 bleiben ihm noch 2 Jahre, die er nutzt, um den neuen Staat aufzubauen. Unter seinem Befehl wird nach und nach ganz Arabien erobert und seinem Glauben unterworfen. Damit seine Krieger nicht dem Blutrausch verfallen, ordnet er jedoch an, Frauen, Kinder und Greise bei den Überfällen zu verschonen. Darüber hinaus müssen auch Soldaten, die sich in Kampfhandlungen befinden, 5-mal am Tag gen Mekka beten. Religiöse und weltliche Ordnung sind von diesem Zeitpunkt an unauflöslich miteinander verbunden. Der Koran selbst, das heilige Buch des Islam, der die Offenbarungen Mohammeds enthält, wird erst 20 Jahre nach dessen Tod vollendet. Seitdem sind seine Gebote und Verbote, die rituellen Vorschriften, die Gesetze, die Gebete und Legenden für alle Gläubigen des Islam verbindlich. Mohammeds erste Nachfolger werden aus seinem engsten Freundeskreis gewählt. Sie nennen sich Kalifen und machen es sich zur Aufgabe, die Botschaft des Propheten mit Feuer und Schwert in die Welt zu tragen. Innerhalb weniger Jahrzehnte ziehen sie mit ihren Heeren über Afrika und Spanien bis nach Frankreich. Von Stund an herrscht, bis in die heutige Zeit, immer wieder Krieg zwischen den 3 großen Weltreligionen, die doch bei genauer Betrachtung